Zensor. Zensor. Vanieren der Typen, die warten bei roten Ampeln per se und stehen, obwohl sie weit und breit kein Auto sehen. Bei mir muss was gehen, der Schuster muss Muster sehen. Welche Seelen wie die meisten können ich nicht in Muster daneben. Doch meine Lust ist zu extrem wie Hardcore-Porno-Sex sind und ich treib's auf dem Schreibtisch, statt mich ins Bett zu legen. Bei Fresh deswegen, der Flash im Regen. Und auch den Rest vom Leben stehen 90% der Regeln nicht in meinen Verträgen. Also wer will mich knebeln, der greift mir in den Lenker zum Henker. Ich lass mich nicht sterilisieren, wie Andi Zenker. Bleibe Zenster, Grenzgänger, denn das Feuerwasser dieser Bar brennt länger. Und wenn dann Scheiben zu Bruch gehen, wie Flaschen voll Wein und Flaschen grün, Flaschen braun, Flaschen fliegen, Scherben klirren, ist es ohne dich zu erwähnen, wie viel Tränen entstehen, wegen der tausend Ideen, die nicht konform mit dir gehen. Es war nicht der Tanzenstern, der unverzagten, es war die schwerste Sonne, gestrickt untersagten, im Verbund mit der Bombe des sonst nie gefragten, im Verbund mit der Bombe von gewagten Taten, die verjagten, die Rotten von Ratten, Motten und Maden, die sonst in meinem zarten Magen lagen und nagten, die sonst in meinem zarten Magen lagen und nagten. Ich dreh krumme Dinger und bin gerade deshalb nie im Schwimmbad, weil ich weiß, dass mein gloriertes Recht hier keinen Zwing hat. Lieber spring ich in Flüsse, lass mich treiben vom Strom, den Dreck im Darm, bring meine Scheiße zum Flohen. Steht Madame auf Chrom, soll sie in Anatomie zweigen, sich rasieren und bitte schweigen. Ich lass im Wind Drachen steigen, wenn Tage sich neigen und die Nacht fehlen. Sind die einzigen, die ihre Sterne noch zeigen. Lass sehen, das gibt mir Kraft in der Haft. Und sobald ich aus den Räumen bin, fahr mich meine Freundin, die alles am Vertrauen sind, durch Alleen, die von Bäumen gesäumt sind, zum Kaffee trinken, ihre heiße Milch schwimmen, aufgeschäumt im Militärzwitter. Viel zu süß, viel zu bitter, und trotzdem kipp ich auf extra 1000 Liter, bis ich in der Ecke lieg, ja, und verschüttel Frostbibber. Es war nicht der Tanzenstern, der unverzagten, es war die schwerste Sonne, gestrickt untersagten, im Verbund mit der Bombe des sonst nie gefragten, im Verbund mit der Bombe von gewagten Taten, die verjagten, die Rotten von Ratten, Motten und Maden, die sonst in meinem zarten Magen lagen und nagten, die sonst in meinem zarten Magen lagen und nagten. Übers Ziel hinausgeschossen mit nem Körper voller Wörter. Stiel ist geflossen wie Blut aus der Aorta. Glänzende Wände, gerinnende Hände. Die Stimmen verstummen, die Stummen sind verstimmt. Tränende Rinde, rinnende Träne. Doch im Namen das Kindewohl auf das Gesunde. Und jetzt raus, verbreitet die Kunde. Jetzt raus, geht, verbreitet die Kunde. Surf ich selig, durch Wellen aus Blau, sag Anfänger, schau, du gehorchst der Norm. Der Rebell erbricht sie, doch der Künstler sein Will beherrscht die Form und durchblickt sie. Ich fix sie mit dem Kopf, durchdenk sie mit dem Schwanz. Leck Energie auf Ratten, mit tödlicher Brisanz. Ein unmöglicher Tanz, auf dem Grat eines Kraters bis zum schweflichen Tod meines Seelentheaters. Der Unverzagten, es war die schwerste Sonne, gestrickt untersagten, im Verbund mit der Bombe des sonst nie gefragten, im Verbund mit der Bombe von gewagten Taten, die verjagten, die Rotten von Ratten, Motten und Maden, die sonst in meinem zarten Magen lagen und nagten, die sonst in meinem zarten Magen lagen und nagten. Yeah, aha, aha, aha, yeah, yeah, aha, aha, aha, yeah, aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Hängen Heidelberg ab. Zensor.